Abschnitt 13 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 13. Kapitel. Am Freitagabend lag Richter Driscoll schon um 10 Uhr im Bett und schlief. Beim ersten Morgengrauen aber war er wieder auf und ging mit seinem Freunde Pembroke Howard auf den Fischfang. Die beiden hatten ihre Knabenjahre in Virginien verlebt, als dieser Staat noch der wichtigste in der ganzen Union war, und sie sprachen nie anders als mit stolzer Zärtlichkeit vom alten Virginien. Jeder, der dorther stammte, wurde in Missouri als ein höheres Wesen angesehen, zumal wenn er seine Abkunft von einer der ersten Familien jenes berühmten Freistaates nachweisen konnte. Die Howards und Driscolls gehörten zu diesen Bevorzugten, die sich für den Adel des Landes hielten. Sie gehorchten einem umgeschriebenen Gesetz, das so streng festgehalten und befolgt wurde, wie nur irgendein Artikel der gedruckten Gesetzessammlung. Jeder Nachkomme dieser vornehmsten Gesellschaft der Südstaaten war ein geborener Edelmann und hatte keine höhere Pflicht im Leben, als das große Erbteil der Väter zu bewahren und seine Ehre lauter und unbefleckt zu erhalten. Dem Standesgesetz musste er unverbrüchlich Folge leisten, wich er auch nur um Haaresbreite davon ab, so war es aus mit ihm und seinem Ansehen bei den Genossen. Verlangte das Gebot der Ehre Dinge, die mit seiner Religion nicht im Einklang standen, so musste die Religion schweigen. Die Ehre ging allem anderen vor, weder religiöse noch sonstige Pflichten kamen dagegen in Betracht. Jenes Gesetz bestimmte genau, worin die Ehre des Edelsmannes bestand und in welchen Punkten sie sich von dem unterschied, was das kirchliche Bekenntnis, das bürgerliche Gesetz sowie Sitte und Brauch aller niedrigeren Erdenbewohner, in deren Adern kein altvirginisches Blut floss, für den Inbegriff der Ehre erklärt. Wenn allgemein anerkannt wurde, dass Richter Driscoll der vornehmste Bürger von Dawson war, so galt Pembroke Howard als der zweite dem Range nach. Man nannte ihn gewöhnlich den »großen Anwalt«, diesen Titel hatte er sich wohl verdient. Die beiden Freunde standen im gleichen Alter, sie waren angehende 60er. Dass Driscoll ein Freidenker war und Howard ein strenger, eifriger Presbyterianer, tat der Wärme ihrer Gefühle füreinander keinen Abbruch. Beide Männer sahen ihre Überzeugung als ein persönliches Eigentum an, das sie weder fremdem Lob und Tadel noch irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen zu unterbreiten wünschten und käme dies selbst von Seiten ihrer Freunde. Nachdem sie den Tag über gefischt hatten, fuhren sie in ihrem Boot den Fluss hinunter. Sie unterhielten sich gerade über Volkswirtschaft und andere hohe Dinge, als ihnen von der Stadt her ein Mann im Kran entgegengerudert kam und sie folgendermaßen anredete. »Wissen Sie es schon, Herr Richter, dass einer von den neuen Zwillingen Ihrem Neffen gestern Abend einen Fußtritt gegeben hat?« »Was hat er ihm gegeben?« »Ich sag's ja, einen Fußtritt.« Der alte Richter erblasste, seine Augen begannen zu funkeln. Einen Moment war er sprachlos vor Zorn, dann stammelte er. »Nun, und was weiter? Erzählen Sie mir alles.« Das tat der Mann. Als er fertig war, schwieg der Richter einen Augenblick. Er sah im Geiste, wie Tom mit Schimpf und Schande über die Rampe flog. Dann sagte er, als spräche er laut mit sich selber. »Hm, ich kann es nicht verstehen. Ich lag zu Hause im Schlaf. Er hat mich nicht geweckt. Glaubte vermutlich, er sei Manns genug, seine Sache ohne meine Hilfe zu führen.« Driscolls Züge erheiterten sich vor stolzer Freude bei dem Gedanken. »Es ist mir lieb«, fuhr er mit wohlgefälligem Behagen fort. »Da zeigt sich das echte, alte Blut. Was meinst du, Pembroke?« Howard lächelte in eherner Ruhe und nickte beistimmend mit dem Haupte. »Aber vor Gericht hat Tom über den Zwilling gesiegt«, nahm der Mann, welcher die Nachricht gebracht hatte, wieder das Wort. Der Richter sah ihn verwundert an. »Vor Gericht? Wie meint ihr das?« »Nun, Tom hat gegen ihn eine Anklage wegen tätlicher Beleidigung erhoben. Der Richter Robinson hat die Verhandlung geleitet.« Der alte Driscoll sank plötzlich in sich zusammen, als hätte ihn der Schlag gerührt. Howard sprang herzu, fing den Ohnmächtigen in seinen Armen auf und bettete ihn sorgfältig auf den Boden des Bootes. Während er ihm Wasser ins Gesicht spritzte, rief er dem Unglücksboten zu. »Rasch, fahren Sie weiter, damit er Sie nicht mehr hier findet, wenn er zum Bewusstsein kommt. Sie haben schon Schaden genug angerichtet mit Ihren unbesonnenen Reden. Wie konnten Sie nur so rücksichtslos sein und mit der abscheulichen Verleumdung mir nichts, dir nichts herausplatzen?« »Es tut mir herzlich leid, Herr Howard. Ich würde es auch gewiss nicht gesagt haben, wenn ich mir recht überlegt hätte. Aber eine Verleumdung ist es nicht, sondern die reinste Wahrheit.« Er ruderte fort. Bald darauf kam der alte Richter wieder zu sich und sah den Freund, der sich teilnehmend über ihn beugte, mit jammervollen Blicken an. »Sage, dass es erlogen ist, Pembroke. Es kann doch nicht wahr sein«, flüsterte er mit schwacher Stimme. Die Antwort erfolgte sogleich im kräftigsten Brustton. »Du musst doch so gut wissen wie ich, dass es eine Lüge ist, alter Freund. Fließt denn nicht das beste Blut Alt-Virginiens in seinen Adern?« »Gott lohne dir es, dass du so sprichst«, entgegnete der alte Herr voll Innigkeit. »O Pembroke, es hat mir solchen Stoß gegeben.« Howard verließ seinen Freund nicht. Er brachte ihn heim und ging mit ihm ins Haus. Es war schon dunkel und Zeit zum Abendbrot, aber der Richter dachte nicht an Essen und Trinken. Sein einziger Wunsch war, aus Toms Munde zu hören, dass alles auf Verleumdung beruhe und Howard sollte bei der Erklärung zugegen sein. Tom wurde gerufen und erschien auch sogleich, lahm, zerschlagen und in höchst unglücklicher Verfassung. Sein Onkel hieß ihn sich setzen. »Man hat uns dein Abenteuer erzählt, Tom«, sagte er, »und uns zum Überfluss noch eine hübsche Lüge aufgetischt. Die sollst du mir jetzt gleich zu Schanden machen, dass kein Stäubchen davon übrig bleibt. Welche Maßregeln hast du getroffen? Wie steht deine Sache? Sprich!« »Sie steht gar nicht mehr«, antwortete der arglose Tom. »Es ist alles vorüber. Ich ging mit ihm vor Gericht und klagte. Querkopf Wilson hat ihn verteidigt, es war sein erster Prozess, den er aber verlor. Robinson hat den elenden Hund wegen tätlicher Beleidigung um $5 gestraft.« Howard und der Richter waren gleich bei den ersten Worten aufgesprungen. Sie wussten beide nicht, warum. Nachdem sie einander eine Weile mit ausdruckslosen Mienen angestarrt hatten, nahm Howard vor stummer Trauer wieder Platz. Des Richters Zorn aber brach in hellen Flammen aus. »Du erbärmlicher Wicht! Du Hund! Du Scheusal!« schrie er. »Das wagst du mir ins Gesicht zu sagen? Ist es möglich, dass ein Glied meiner Familie, ein Mensch, dem unser Blut in den Adern fließt, einen Schlag erhält und aufs Gericht läuft, um den Schimpf zu sühnen? Antworte mir!« Tom ließ den Kopf hängen. Sein Schweigen war die beredste Antwort. Der Onkel starrte ihn mit einem Ausdruck an, in dem sich Scham und ungläubiges Staunen mischten. Er litt zum Erbarmen. Endlich fragte er. »Welcher von den Zwillingen war es?« »Graf Luigi.« »Hast ihm eine Herausforderung geschickt?« »Nein«, stammelte Tom. »Du wirst es noch diesen Abend tun. Howard wird sie ihm bringen.« Tom wurde jämmerlich zumute und man sah es ihm an. Er drehte seinen Hut fort und fort in der Hand und der Blick des Onkels verfinsterte sich immer mehr, während Sekunde auf Sekunde verrann. »Oh, bitte, Onkel, verlange das nicht von mir«, stammelte er endlich in kläglichem Ton. »Er ist ein blutgieriger Teufel. Ich wäre außerstande, wirklich, ich fürchte mich vor ihm.« Dreimal öffnete der alte Driscoll den Mund und schloss ihn wieder, ehe er der Sprache mächtig war. Dann donnerte er. »Ein Feigling in meiner Familie! Ein Driscoll und solche elende Memme! Oh, was habe ich getan, um diese Schmach zu verdienen?« Er wiederholte die Klage fort und fort in herzbrechendem Ton, während er nach seinem Schreibpult in der Ecke wankte. Aus einer der Schubladen nahm er ein Papier heraus und riss es in kleine Stücke, die er achtlos im Zimmer verstreute, während er tief bekümmert und seufzend hin und her ging. Endlich sagte er, »Jetzt habe ich es zum zweiten Mal zerfetzt und zerrissen. Mein Testament. Wieder hast du mich gezwungen, dich zu enterben, du verächtlicher Sohn deines edlen Vaters. Geh mir aus den Augen. Geh, damit ich dir nicht ins Gesicht speie.« Der junge Mann ließ sich das nicht zum zweiten Mal sagen. Nun wandte sich der Richter zu Howard. »Nicht wahr, du bist mein Sekundant, alter Freund?« »Natürlich.« »Da ist Papier und Tinte. Schreibe die Herausforderung. Verliere keine Zeit.« »Der Graf soll sie in Händen haben, ehe eine Viertelstunde um ist«, versetzte Howard. Tom war das Herz zentner schwer. Der Verlust seines Vermögens und seiner Selbstachtung hatte ihn ganz zu Boden gedrückt. Kummervoll schlich er zur Hintertür hinaus und wanderte durch die Dunkelheit. Er überlegte, ob es ihm wohl möglich sein würde, des Onkels Gunst zurückzugewinnen, wenn er von nun an seinen Lebenswandel aufs Sorgfältigste überwachte und besserte. Sollte er den Onkel nicht bewegen können, das Testament, in dem er ihn so freigebig bedacht hatte und das eben vor seinen Augen vernichtet worden war, noch einmal aufzusetzen? Warum denn nicht? Er hatte ja diesen Triumph schon einmal erlebt und was ihm damals gelungen war, konnte auch wieder glücken. Auf der Stelle wollte er sich ans Werk machen und seine ganze Tatkraft einsetzen, bis er den Sieg abermals davontrug. Mochte seine Bequemlichkeit auch noch so sehr darunter leiden und er sein leichtsinniges und ungebundenes Leben zeitweilig aufgeben müssen. Sein Entschluss war gefasst. Zuerst, nahm er sich vor, will ich mit meiner Beute von neulich alle Schulden bezahlen und dann muss ich dem Glücksspiel entsagen, und zwar ohne weiteres. Es ist mein schlimmstes Laster, wenigstens in meinen Augen, weil es am leichtesten ans Licht kommt, wenn die Gläubiger ungeduldig werden. Dem Alten war es damals zu viel, $200 für mich an sie auszuzahlen. Zu viel, lächerlich. Mich hat es sein ganzes Vermögen gekostet. Aber gewisse Leute sehen alles immer nur von ihrem Standpunkt aus. Wüsste er, wie tief ich jetzt in Schulden stecke, das Testament wäre zum Kuckuck gegangen, ohne dass erst noch ein Duell dabei zu helfen brauchte. $300, was für ein Haufen Geld. Aber zum Glück braucht er nie etwas davon zu erfahren. Sobald es bezahlt ist, bin ich frei, und dann rühre ich keine Karte wieder an. Wenigstens nicht so lange erlebt, darauf will ich schwören. Ich weiß, dies ist meine letzte Gelegenheit, mich zu bessern, doch ich setze es durch. Käme ich hernach noch einmal zu Falle, so wäre ich verloren. Ende von Abschnitt 13.